Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, sagen, es sei, was Allah will. Es gibt keine Kraft außer durch Allah. Wenn du auch siehst, dass ich weniger Besitz und Kinder habe als du,